So nimm denn meine Hände und führe mich zur Konjunktur von Irrationalismus und Religiosität in Zeiten von Krise und Autoritarismus. Dieser Titel, den kennen ja vielleicht manche, das ist die Anfangszeile eines recht berühmten, bekannten christlichen Liedes, ökumenisches Lied, das in beiden Kirchen gesungen wird, das besonders gerne auch bei Beerdigungen gesungen wird, aber nicht nur. Nicht nur. Es soll hier nicht um eine generelle Religionskritik gehen, die kann ich überhaupt nicht leisten. Also Religion hat viele Aspekte. Religion macht unter anderem ein Angebot auf die Frage nach dem Tod. Und zwar ein Angebot, das wesentlich sympathischer ist als Vernunft und Rationalität, das leisten kann. Und um diesen Aspekt von Religion soll es nicht gehen. Ich habe hier diese natürlich Kitschfigur gefunden, die dieses Motto, so nimm denn meine Hände und führe mich, aufgreift. Und wir sehen hier einen blutjungen Soldaten, der stirbt und die Hoffnung ist, dass Jesus ihn rettet, also dass es nicht vorbei ist. Ich will mich darüber gar nicht erheben. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch von dieser Kitschfigur so manches Elternpaar Rotz und Wasser geheult hat und versucht hat, in der Vorstellung, es geht irgendwie weiter danach, Trost zu finden. Darüber will ich mich nicht erheben. Das ist auch nicht mein Thema heute. Ich will mich befassen mit der Rolle von Religion und Religiosität als gesellschaftlich-politischer Faktor. Und Religiosität, das werdet ihr gleich merken, fasse ich sehr viel weiter als nur klassische Religion und Kirche. Zunächst aber nochmal zu dem Lied. Der Titel, das war ja nur die Anfangszeile, so nimm denn meine Hände, der Titel ist, ich will dir folgen, wo du hingehst. Das sagt also einer in der Bibel, der Jesus nachfolgen will. Das Lied ist 1862 zum ersten Mal gedruckt erschienen. Und ich will es mal kurz vorlesen. Habe bewusst diese alte Schrift gewählt. Ich weiß nicht, ob sie jeder überhaupt noch lesen kann. Ich will dir folgen, wo du hingehst. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es endlich stille zu Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind. Es will die Augen schließen und glauben blind. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, so bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Nur alte Schrift, 1862. Wir leben doch im Jahr 2024. Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Ist das nicht irgendwie vollkommen antiquiert? Generelle Antwort, ja, es spielt eine Rolle, durchaus in dieser Form auch. Ich will nur erinnern an das fast explosive Wachstum des evangelikalen Christentums in den letzten 20 Jahren weltweit. Aber es gibt es auch in vielen anderen Formen, in Formen, die auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Religion zu tun haben, die ich aber durchaus als religiös auch bezeichnen würde. Und es gibt es, und das ist besonders interessant, auch in der überraschenden Form der Rebellion, wo man da erstmal gar nicht dran denkt, dass sowas auch rebellisch sein kann. Und das alles ist natürlich nicht 1862, sondern 2024 vor dem Hintergrund der globalen tiefen Krise, die wir alle kennen, und man kann es nur von diesem Hintergrund verstehen. Und gerade in den letzten Jahren haben wir dieses erstaunliche Phänomen einer Mischform aus Unterwerfung und Rebellion. Und das ist eigentlich das Interessanteste, womit ich mich heute auch besonders befassen will. Man ist tief verunsichert. Man fühlt sich in der Nacht, man hat Angst, man weiß nicht, wie es weitergeht, man will sich sicher fühlen. So geht es sehr, sehr vielen Menschen, mir auch. Ja, mir auch. Man sollte sich nicht in die Tasche lügen oder vormachen, dass man keine auch Angst hat vor dieser wirklichen Krisensituation. Da sollte man ehrlich sein. Nun ist es aber so, dass nicht wenige Menschen und zunehmend mehr Menschen damit wie folgt umgehen. Sie suchen nach einer starken Autorität, die sie sozusagen an die Hand nimmt. Sie möchten blind glauben, sie fühlen sich nicht selbstverantwortlich, sie hoffen auf die Autorität, die sie leitet. Im Grunde ist das die Seele eines Kindes, die uns hier begegnet. Nicht selbstverantwortlich sein und die starke Hand fühlen zu wollen, der man bedingungslos glauben will und vertrauen kann. Wenn ich Religiosität behandle, dann meine ich bei weitem nicht nur im engen Sinne Kirche und Religion. Religion ist vielfältig, ist wandlungsfähig und zähllebig. Es wird meistens nur über die Kirchenaustritte diskutiert und oft ist das, was vielleicht als Religionskritik verstanden wird, in Wirklichkeit keine Religionskritik, sondern nur Kirchenkritik. Nur Kirchenkritik. Allein dieses Phänomen hier, dass Katholiken aufrufen zum Kirchenaustritt, zeigt ja schon, dass es um die Kirche geht und eigentlich nicht um die Religion. Aber auch von denen, die schon lange nicht mehr in Kirchen sind, ist die Mehrheit auch der Meinung, es gäbe einen Gott und eine höhere Macht oder ist sich unsicher. Nur knapp die Hälfte bezeichnet sich als Atheistin. Also Kirchenaustritte oder auch zu sagen, ich habe nichts mit Religion zu tun, heißt noch lange nicht, dass ich nicht an eine höhere Macht oder an Gott glaube. Ich weiß nicht, wer den Engram Viewer von Google kennt. Das ist ein sehr interessantes Instrument. Das gibt es in verschiedenen Sprachen. Da hat Google, jetzt, ich beziehe mich jetzt auf die deutsche Version, ungefähr, der Stand ist jetzt 5 oder 6 Millionen Bücher eingegeben, Literatur, deutschsprachige Literatur, seit dem Jahr 1800. Und dann kann man in diesem riesen Datenpool bestimmte Begriffe eingeben und gucken, wie häufig die in der Literatur vorkommen. Dieser Engram Viewer, das ist spannend. Also wenn man da zum Beispiel, nur um das Prinzip zu verdeutlichen, wenn man da das Wort Führer eingibt, da wird man sehen, dass es ab 33 enorm hochgeht und ab 44 abbauen. Wenn man Mauer eingibt, wird es 61 hochgehen, dann wieder runtergehen, wird es 89 hochgehen und so weiter. Und wenn man da jetzt mal, ich habe jetzt die so seit 1980 zwei Begriffe eingegeben, wenn man da mal Spiritualität eingibt, dann sieht man, wie steil das ansteigt. Wie steigt die Verwendung des Begriffs Spiritualität ansteigt und auf hohem Niveau verbleibt. Und mit höherer Macht ist es eigentlich noch deutlicher. Also vielleicht mit der Kirche hadern oder auch mit Religion, bin ich auch nicht, aber eine höhere Macht, das ist was anderes. Spirituell, das ist was anderes. Also da ist irgendwie natürlich ein gerüttelt Maß an Religiosität vorhanden, das sich oft gar nicht selbst so wahrnimmt. Also meine These, Religion und Religiosität kann in ganz vielen Formen auftauchen. Sie kann gottesfürchtig sein, sie kann esoterisch sein, spirituell. Sie kann, und auch dafür will ich ein Beispiel nennen, atheistisch sein. Es gibt atheistische Religiosität. Sie kann kapitalismusgläubig sein, antikapitalistisch sein. Sie kann unterwürfig sein und sie kann rebellisch sein. Also ganz unterschiedlich, gegensätzlich. Und trotzdem haben alle diese Erscheinungsformen eine Gemeinsamkeit. Gemeinsam ist allen, dass sie an höhere Mächte glauben, die sie entweder gut finden oder schlecht finden, aber sie glauben, es gibt höhere Mächte, die sie bedrohen oder beglücken oder so. Das ist all diesen verschiedenen Formen gemeinsam und wir werden uns einige anschauen. Esoterik, ein Riesengeschäft. Die Angaben schwanken zwischen 25 und 35 Milliarden jährlicher Umsatz allein in Deutschland mit wachsender Tendenz. Interessant, was hier so vorwiegend verkauft wird mit steigenden Käuferzahlen. Qi Heilung, Deep Chopra Heilung, wie die ganze Seele wieder heil wird, geistig heilen. Also es ist ganz offensichtlich, dass es eine ganz verbreitete Sehnsucht nach dem Wort Heilung gibt. Also wenn ihr eine esoterische Seite aufmachen wollt, dann schreibt da Heilung rein, schreibt ganzheitlich rein und dann ist das schon die halbe Miete. Also da gibt es wirklich die Sehnsucht danach, nach Heilung. Nun ist es auch, will ich mich darüber gar nicht lustig machen, weil diese verbreitete Sehnsucht nach Heilung, die hat Gründe. Die hat Gründe, weil sehr viele Menschen fühlen sich verletzt. Sehr, sehr viele Menschen fühlen sich verletzt und sie fühlen sich aus guten Gründen verletzt. Aus guten Gründen. Sie sind mit einer täglichen Realität konfrontiert, mit einer marktwirtschaftlichen oder kapitalistischen Realität, von der sie abhängen, wir alle abhängen, und in die sie sich einfügen müssen. Was ist das Kriterium für Erfolg in dieser Gesellschaft? Was ist die Antwort auf die Frage, sind Sie erfolgreich? Diese ganz schöne Grafik gibt da eigentlich schon eine Antwort. Man sieht auf dieser Waage, das Männlein, das bringt zu wenig Gewicht auf die Waage. Also entweder da müssen ein paar ordentliche Geldscheine noch runter, damit die Waage ins Gleichgewicht kommt. Oder er muss eben deutlich schwerer und größer werden. Das habe ich übrigens gefunden auf einer Seite mit dem schönen Namen karrierebibel.de. Ja? Also da kennen Sie Ihren Wert, testen Sie Ihren Marktwert. Der Wert bemisst sich nach dem Marktwert. Die Frage, sind Sie erfolgreich? Das ist in dieser herrschenden Gesellschaft, in dieser Realität, der wir ausgesetzt sind, das ist die Frage, wie viel Geld verdienen Sie? Wie viel Karriere machen Sie? Wie viele Leute stehen unter Ihnen? Das ist das Kriterium für Erfolg. Das ist nicht die Frage, sind Sie glücklich? Haben Sie Zeit? Können Sie Ihr Leben genießen? Lieben Sie? Werden Sie geliebt? Das sind keine Kriterien für erfolgreiches Leben in dieser Gesellschaft, die einem umgibt. Und das verletzt. Das verletzt zutiefst. Und das erleben Menschen zutiefst. Vernunft hat es schwer, weil Vernunft wird da als die instrumentelle Vernunft des Kapitalismus erlebt. Jeden Tag. Ja, ich muss halt arbeiten gehen bis zum Umfallen, um meinen Lebensunterhalt zu fristen. Und wenn ich jung bin, kriege ich vielleicht mit 70 noch eine Rente oder auch nicht mehr. Ja. Und das wird aber als natürlich wahrgenommen. Es kann doch gar nicht anders sein, wie die Welt eigentlich ist. Zwar nicht gut, aber ist so. Und das ist, irgendwie ist das vernünftig. Also Vernunft wird als die instrumentelle Vernunft des Kapitalismus wahrgenommen und wird nicht gesehen als etwas, was vielleicht dem Kapitalismus auch widersprechen könnte, wenn man aus dem Gedankengefängnis rauskommt. Und weil es so erlebt wird, wird Vernunft zunehmend unattraktiv. Also mit der Vernunft kann irgendwas nicht stimmen. Wenn die Vernunft so eine Welt produziert und die Welt halt so ist und ich unter der Welt leide, dann ist Vernunft nicht mehr so attraktiv für mich. Und das ist eine Tendenz, die wir mit der wachsenden Krise seit Jahrzehnten eigentlich zunehmend haben. Und dann werden zum Teil für Menschen, die doch eigentlich ganz vernünftig sind, so werden zum Teil wirklich irrsinnige Beobachtungen, kann man da machen, dass Menschen wirklich zum Beispiel auf sowas erfahren, wie tägliches Meditieren vor dem Bild der Meisterin, Rezitieren des Mantras, ich verehre die allerhöchste Meisterin und so weiter, hat erlösende, befreiende Wirkung. Ja. Wie darauf, auf solche Sachen, und das ist nur ein Beispiel, kann man abfahren in dem Maße, wie Vernunft gesellschaftlich zunehmend kritisch hinterfragt wird. Nun, das war jetzt ein ganz hartes Beispiel, ein viel verbreiteteres Beispiel, das aber im Grunde dieselbe Richtung geht, ist zum Beispiel die Homöopathie, die also nachweislich überhaupt keine Wirkstoffe haben, an die aber geglaubt wird. Also das sind im Grunde Zuckerkügelchen, aber es wird massenhaft gekauft für den 1200-fachen Zuckerpreis. Massenweise. Und es wird daran geglaubt. Ja? Sie hat daran geglaubt. Und es ist besonders interessant dann, wenn nicht wenige, die die Homöopathie verteidigen, sagen, ja, ich nehme homöopathische Mittel, weil ich gegen die profitgierigen Pharmakonzerne bin. Also es gibt viele gute Gründe, gegen Pharmakonzerne vorbehalten zu sein, das ist klar, ja. Aber dann als Alternative den 1200-fachen Zuckerpreis zu zahlen, das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Vernunft wird unattraktiv, man will glauben an Zaubermittel. Und an diesem Beispiel, weil es ja wie gesagt oft kommt, ja, ich bin gegen die Profitgier der Konzerne, wird auch deutlich, dass dieses oft verbunden ist mit einem falschen Antikapitalismus. Das hat einen Anspruch, antikapitalistisch zu sein, ist es aber nicht letztendlich, sondern ist ein völlig verquerer Pseudo-Antikapitalismus. Und dieses Phänomen des falschen Antikapitalismus, das begegnet uns in vielen Zusammenhängen. Ich will einen nennen, nämlich den Leninismus. Und da bin ich beim Thema atheistische Religiosität. Ich sage das auch deswegen, weil es in den allerjüngsten Jahren eine bedauernswerte, zum Teil unter manchen Linken ein bedauernswertes Revival von Lenin und Leninismus gibt. Zitat Lenin. Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich geschlossen und harmonisch. Sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung. Das ist Lenin. Und das ist Religion. Allmächtig. Die Lehre. Allmächtig. Wahr. Einheitliche Weltanschauung. Das ist ein religiöses Weltbild. Das aber sagt, ich bin atheistisch. Religion versteht sich als Sachwalterin der Wahrheit. Und für Religion ist es ganz wichtig, die Abweichler zu brandmarken. Also es gibt die wahre Lehre und es gibt dann die Angst und die Abgrenzung gegen die Ketzer und die Hetzer. Und genau diese Kriterien haben wir im Leninismus auch. Sachwalter der Wahrheit, Angst vor den Ketzern, das heißt dann Parteifeinde, Abgrenzung, Ausschluss, die wahre Linie halten. Das ist religiös. Gesagt, ich sage das auch vor dem Hintergrund einer leider wieder wachsenden Lenin-Nähe unter manchen Linken. Das ist natürlich eine Form des Autoritarismus. Wenn wir über Autoritarismus reden, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es nicht nur den rechten Autoritarismus gibt. Es gibt auch linken Autoritarismus. Und der hat in der Krise auch wieder einen bestimmten Auftrieb. Das muss man wissen, muss man kritisch sehen. Natürlich ist der Autoritarismus nun besonders rechts ausgeprägt und das ist auch das Bedrohlichste, auch weltweit dabei. Es ist eine bestimmte Schwierigkeit mit den Begriffen. Rechtspopulismus gefällt mir nicht. Faschismus ist auch nicht ganz einfach. Also dieser Autoritarismus hat viele faschistische Züge, ist aber einfach nicht die Wiederholung des historischen Faschismus. Ich verwende den Begriff Autoritarismus am liebsten, um zu sagen, da gibt es viele faschistische Züge, aber es ist auch nicht einfach die Wiederholung der Vergangenheit. Aber was auf jeden Fall die ganz große Klammer ist, die Bewertung von Menschen unterschiedlich. Also Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliches Recht zu leben, zu existieren und so weiter. Das ist die Generallinie, die sich da durchzieht und das Stärkere setzt sich durch. Das ist dieser Autoritarismus, weltweiter Autoritarismus, ist eine Form der ideologischen Krisenverarbeitung. Schauen wir nochmal auf Religion. Religion ist eine Weltanschauung, die Identität und soziale Bindekraft stiftet, die Gemeinschaft. Es kommt nicht umsonst, dass unter religiösen Menschen der Begriff Gemeinschaft besonders beliebt ist. Bindekraft und identitätsstiftende Weltanschauung mit einer klaren Zuordnung, was ist oben, was ist unten. Und der allmächtige Vater ist ja nun in den meisten Religionen der, auf den es ankommt und er das Sagen hat. Und da sind wir natürlich spätestens beim Patriarchat, weil der allmächtige Vater im Himmel und der allmächtige Vater auf Erden, die sind sich ziemlich deckungsgleich und es liegt die Vermutung nahe, dass die Vorstellung vom allmächtigen Vater im Himmel ziemlich viel damit zu tun hatte, mit dem real existierenden allmächtigen Vater auf Erden. Also Religion und Patriarchat sind auf jeden Fall ganz enge verwandt, auch in der Entstehungsgeschichte. Der Herr ist mein Hirte, nur nebenbei, also Pastor heißt der hier, also Pastor, lateinisch ist der Hirte. Ja. Also der Herr ist mein, wir sind die Schafe, wir müssen geleitet werden von Hirten und wir werden auch gerne geleitet von Hirten. Nun, da haben wir so ein paar Hirten von Religionen, also seien es jetzt Christen, Islam oder die Orthodoxen, wobei das Sympathische beim Patriarch von Moskau ist ja immerhin, dass es wenigstens auch Patriarch nennt. Ja, also da ist es schon völlig klar. Ja. Also das sind dann die Hirten, zu denen nach wie vor viele aufschauen und wir haben das im politischen Raum genauso. Ja. Die autoritären Führer, die sich auch als die allmächtigen Väter generieren, die auch so wahrgenommen werden von ihren Fans, da ist dieses der Herr ist mein Hirte durchaus drin im Gefühl, man spürt das, man spürt das. Das hier ist ein wunderschönes Bild, ist wirklich ein wunderschönes Bild, das das wirklich auf den Punkt bringt. Das ist ein Trump-Fan, der nun mit einem T-Shirt rumläuft, mit der US-Fahne drauf und oben steht Jesus is my Savior und unten steht Trump is my President. Und da hat man genau die Verfasstheit der Seele. Da hat man genau die Verfasstheit der Seele. Tief verunsichert in der Nacht, hat Angst, will sie sicher fühlen. Ich auch. Aber dann die Reaktion, sucht Autorität, will blind glauben, ist nicht selbstverantwortlich, weil will die Autorität haben, die ihn führt. Im Grunde begegnet uns hier die Seele eines Kindes. Die Seele eines Kindes. Dazu kommt Gut gegen Böse. Und er kehrt wieder. Und das bei Trump, wer weiß. Ja? Aber wir sind die Guten und das sind die Bösen. Und der Gute rettet uns und er kehrt wieder. Also man sieht hier diese Vermischung, den Autoritarismus, Religiosität, das ist im Grunde eins. Das schwimmt da zusammen. Und wir haben in den letzten Jahren diese Beobachtung können wir weltweit machen, dass die Sehnsucht nach dem starken Mann ganz stark wächst und die Rückkehr des Religiösen in die Politik. Und das hat beides miteinander zu tun und ist nicht zufällig zeitgleich. Das politische und gesellschaftliche Gewicht von Religionen wächst weltweit. Man kann das an vielen Beispielen darlegen, zum Beispiel allein daran, wie sich geliebte Führer mit Gott gleichsetzen oder gleichgesetzt werden. Das nimmt sprunghaft zu. Trump. Gott gab uns Trump. Evangelikale hier bei ihm, beim Gebet. Gott gab uns Trump. Und natürlich teilt Trump dieses Messias-Video. Patriarch Kirill von Moskau. Putins Regentschaft ist ein Wunder Gottes. Der indische Regierungschef Modi sagt jetzt bei der Einweihung eines Tempels, der offenbar eine große nationale Bedeutung hat, zumindest für einen Teil der Inderinnen, sagt Modi wörtlich, der Herr hat mich zu einem Instrument gemacht, um das gesamte indische Volk zu repräsentieren. Von Erdogan weiß man schon lange, wie wichtig für ihn die Religion ist und das Beten und dass er auswendig Koransuren aufsagen kann bei jeder Gelegenheit. Und das ist jetzt, ist hier ein Fan von ihm zitiert. Wir haben Allah, wir haben Mohammed, den Propheten und jetzt haben wir auch Erdogan. Und das ist eine Stimmung, die unter seinen Fans auch weit verbreitet ist. Brasilien, Bolsonaro, der ja dann geputscht hat und das ist ja nur ganz um Messerschneide, nur weil der Generalstabschef sich geweigert hat, die anderen Militärchefs waren für den Putsch. Nur deswegen ist der Putsch nochmal gescheitert, aber er hat nach wie vor ganz, ganz viele Anhängerinnen, auch im Militär, in der Polizei und in der Bevölkerung. Und viele halten ihn, seine Fans, für von Gott auserwählt, weil er die Mission hat, unser Land vom Kulturmarxismus und dem gesellschaftlichen Verfall zu retten. autoritäre Führer, Gott Rettung. Da müssen wir uns nochmal das religiöse Versprechen angucken. So ein grundlegendes religiöses Versprechen ist ja das, es soll wieder gut werden. Normal, natürlich werden. Also irgendwas stimmt nicht. Und das enthält von Anfang an noch ein rebellisches Element. Religion hat nicht nur das unterwürfige Element. Religion hat von Anfang an auch ein rebellisches Moment, weil da nämlich was drinsteckt, dass man nicht zufrieden ist mit dem Zustand der Welt. Sonst bräuchte es nämlich keine Religion. Also die göttliche, natürlich vernünftige Ordnung ist bedroht vom Bösen, wird angegriffen, wird zerstört. Aber wir, das Gute, lehnt sich dagegen auf. Und diese gut-böse Dichotomie prägt die ganze bürgerliche Gesellschaft, und zwar seit 2000 Jahren. Also die ist älter als Kapitalismus und die ist durch das Christentum auch in die bürgerliche Moderne rübergetragen worden. Diese gut-böse Dichotomie. Da gibt es das Böse in der Welt, aber wir vertreten das Gute und wir bekämpfen das Böse, und dazu brauchen wir den Allmächtigen, der uns beisteht. So, und je tiefer nun diese globale kapitalistische Systemkrise wird, umso mehr Menschen wollen eigentlich die Augen verschließen und wollen, dass es so weitergeht. Weil die Zumutungen sind groß, ohne Zweifel, die Zumutungen sind groß. Und die Sehnsucht, dass alles normal bleiben soll, was auch immer diese Normalität war, weil aus dieser Normalität ist die Krise erwachsen. Aber dazu, das zu verstehen, bedarf es einer bestimmten Analyse. Also warum geht es nicht so weiter, wie es vor 20, 30 Jahren war? Es soll alles so weitergehen, es soll alles so normal bleiben. Und mit dieser Sehnsucht oder mit dieser Sicht auf die Dinge werden dann diejenigen, die das nicht so sehen, zum eigentlichen Problem ernannt, weil die sind schuld, dass es nicht mehr normal wird. Also, dann wird man von der Klimaschutzbewegung bedroht, von den Flüchtlingen wird man bedroht, vom Feminismus wird man bedroht. Dann ist man der Meinung, man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Man macht sich keine Gedanken darüber, was man denkt, sondern man darf nicht sagen, was man denkt. Und man ist bedroht. Nicht die Krise, die eigentliche Krise, die wäre eigentlich gar nicht da, wenn es die ganzen Feministinnen nicht gäbe und die Klimaschutzbewegung und so weiter. Das ist eine Abwehrreaktion. Also diese gut-böse Dichotomie auch hier wieder. Und viele Menschen sind so drauf in der Krise, es ist eine ideologische Krisenverarbeitung, das heißt, dass die Insassen des Kapitalismus, sage ich manchmal ein bisschen auch polemisch, anfällig für politischen Amoklauf sind. Und das erleben wir, zunehmendem Maß. Ja, und das sind dann auf einmal gerade die anfangen, Amok zu laufen, sind dann gerade nicht mehr die Schafe, jedenfalls in ihrer Wahrnehmung, sondern die anderen sind die Schafe. Wir sind doch nicht die Schafe. Wacht auf, ihr seid die Schlafschafe. Wacht auf. Dann haben wir das Rebellische. Und gleichzeitig sind aber Leute wie Jump und andere ihr Hirte. Ja, also das geht zusammen. Das geht zusammen. Wir sind keine Schafe, ihr seid die Schafe, aber denen, die wir vertrauen, sind Trump und Co. Verschwörungstheoretiker. Und diese Vorstellungen, diese Rebellion, die gleichzeitig unterwürfig ist, die hat eigentlich immer, läuft im Kern immer auf eine Aussage hinaus. Nämlich, es gibt einige wenige, unheimlich mächtige, die führen Böses im Schilde. Die verfolgen geheime Pläne, wirken im Verborgenen. Und um ihre Absicht zu tarnen, führen sie die ganze Welt an der Nase herum. Aber wir durchschauen sie. Das ist das Grundmuster jeder Verschwörungstheorie und das ist das Grundmuster der ideologischen Krisenverarbeitung von vielen Menschen, von zunehmend mehr Menschen. Und dieses Grundmuster begegnet uns immer häufiger, ist uns bei diesen sogenannten Corona-Demonstrationen auch ganz häufig begegnet. Es gibt einige, die sind schuld die sind schuld. Die sind unheimlich mächtig, die sind unheimlich gierig, die haben Geld, die handeln im Verborgenen und die sind schuld. Also Bill Gates zum Beispiel oder hier an diesem bekannten Bild, wo dann welche durch Berlin demonstrieren und da sind schon Bill Gates und Merkel und Söder und so weiter, die sind dann schon im Gefängnisanzug. Die sind die Schuldigen, die müssen. Die sind verantwortlich für unser Elend. Das ist überhaupt kein Zufall, dass bei diesen Kundgebungen, dieser Denkweise zunehmend mehr die Juden aufgetaucht sind als die Schuldigen. Also hier ein paar Beispiele von Demonstrationen, Juden lügen oder hier dann, ich bin der Jude, weil ich ja mich nicht impfen lassen will. Es ist überhaupt kein Zufall, dass in dieser Denkweise, es gibt einige wenige, die sind schuld, die sind unheimlich mächtig, beherrschen das Geld, die sind schuld, dass hier der Antisemitismus zum Vorschein kommt. Und wenn wir verstehen wollen, warum eigentlich Antisemitismus, dann müssen wir auch nochmal auf Religion gucken, und zwar auf das Christentum. Dieser moderne Antisemitismus ist überhaupt nicht zu verstehen ohne das Christentum. Und der übrigens auch nicht nur in Europa ist, sondern seit 500 Jahren via Verbreitung des Christentums durch Europa in großen Teilen der Welt auch schon lange nicht mehr nur ein rein weißes oder europäisches Problem ist. Schauen wir uns nochmal den Gründungsmythos des Christentums an. Also die Christen am Anfang sind ja nur ein paar wenige Juden, die sich von den Mehrheitsjuden nur durch einen einzigen Punkt unterscheiden, die sagen, der Messias ist gekommen. Und die anderen sagen, nee, nee, die Mehrheitsjuden sagen, nee, kommt, hört auf, da waren schon 20 andere da, da ist es auch nicht, ja, so. Aber das ist der Gründungsmythos, der Messias ist gekommen. Und wie jede Sekte muss sich die christliche Sekte von ihrer Mutter absetzen. Und die Gründungsgeschichte ist die hier, wir sehen hier den Judaskuss auf einer mittelalterlichen Darstellung. Also Judas, einer der 12 Jünger, also der Fans aus dem innersten Kreis von Jesus, einer sozusagen von uns, ist Verräter. Der sieht aus wie wir, der tut so, als ob er dazugehört und der ist Verräter. Der geht zur römischen Besatzungsmacht und sagt, hör zu, wenn er abends kommt, dann da und dahin und da sind wir und der, den ich küsse, den ist der Jesus, den könnt ihr dann kächen und dann habt ihr ihn. Und das ist die Geschichte. Und so hat der Judas, der Verräter aus den eigenen Reihen, unseren Herrn verraten. Und er wird ja dann auch, wie wir wissen, Jesus wird ja dann auch umgebracht. Was steckt da drin? Erstens, die Juden sind unheimlich abgrundtief böse. Sie wollen das schlimmste Verbrechen überhaupt begehen. Sie wollen Gott ermorden. Zweitens, sie sind unheimlich mächtig. Denn sie sind offensichtlich in der Lage, Gott zu töten. Sie sind unheimlich bösartig und sie sind unheimlich mächtig. Und drittens, der Judas hat das ja nicht aus irgendwie gemacht, sondern für 30 Silberlinge. Der hat das für 30 Silberlinge gemacht. Und seitdem ist klar, Juden sind geldgierig. Die Juden sind abgrundtief böse, sind abgrundtief mächtig und machen alles für Geld. Das ist die Gründungsgeschichte des Christentums. Und die hat zwei Jahrtausende lang das Abendland geprägt und über das Abendland große Teile der Welt bis heute geprägt. Und den modernen Antisemitismus, der mit dem Kapitalismus dann entsteht, ist nicht zu verstehen ohne diese lange christliche Vorprägung. Das ist ein Bild aus dem Nazi-Hetzblatt Der Stürmer von 1938. Was sehen wir hier? Da sehen wir einen Geldsack, der seinerseits auf einem Geldsack sitzt, wo man sieht sofort die typisch karikaturhaft, die Nase, die Lippen, man sieht sofort, das ist ein Jud, das ist ein Jud. Und darunter steht, der Gott des Juden ist das Geld. Und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Man wird den Spruch Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz nur verstehen, wenn man weiß, dass die NSDAP eine ganz starke Affinität zur ehrlichen Arbeit hat, die von der Gierigen, die von der Geldgier bedroht wird. Also die NSDAP heißt nicht umsonst Sozialistische Arbeiterpartei. Die NSDAP hat ganz stark geworben, auch in der Weimarer Zeit, mit Arbeiter. Arbeiter steht zu uns. Die NSDAP verteidigt die Arbeit, die ehrliche Arbeit gegen die Geldgier. Und Auschwitz war in der Wahnvorstellung, die meisten Deutschen unten wie oben ergriffen hatte, die Entsorgung der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Das war die Wahnvorstellung. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die Kritik am Kapitalismus. Das ist völlig eine Kritik am Kapitalismus, ist dringend notwendig. Die Ressortiment ist was völlig anderes. Dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Nun ist nicht jeder, der vom gierigen Ackermann oder gierigen Bankster redet, gleich jetzt sozusagen gleich ein Antisemit, aber es ist eine schiefe Ebene. Ja. Man befindet sich auf der Ebene der Erklärung, dass es einige wenige mächtige Gierige gibt, die an unserem Unglück schuld sind. Und wir reden ja nicht jetzt am grünen Tisch, sondern wir wissen, was alles schon mal passiert ist. Und in Krisensituationen explodiert Antisemitismus geradezu. Also im Mai 28 kriegt die NSDAP 2,8% bei der Reichstagswahl. 2,8%. Und keine 14 Jahre später organisiert die Wannsee-Konferenz die Anführungszeichen Entlösung der Judenfrage. Also diese wahnhafte Welterklärung ist in Krisenzeiten in der Lage, rasend schnell Massen von Menschen zu ergreifen und furchtbare Verbrechen zu ergehen. So, und dann wären wir eigentlich bei der Frage, kann man eigentlich nur die Welt so wahnhaft verarbeiten oder kann man sie auch anders verstehen? Und dann kommen wir noch ein bisschen zur letzten höheren Macht über uns. Das ist nämlich eine tatsächliche, gewisserweise höhere Macht über uns, die es zu durchschauen gilt. Und das ist eine systemische Herrschaft, nämlich die des Kapitalismus. Und ich spreche bewusst gerne von Kapitalismus, weil ich der Meinung bin, wenn man gegen den Ismus ist, sollte man was von dem Ding verstanden haben, das ihm den Namen gibt, nämlich den Kapital. Und deswegen sage ich bewusst Kapitalismus. Diese höhere Macht, diese systemische Macht, die uns beherrscht, wird eigentlich am deutlichsten bei diesem immanenten Wachstumszwang. Und wenn wir sehen, wenn diese Wirtschaft, von der wir alle abhängen, nicht wächst, dann jammern alle. Und zwar buchstäblich alle. Und eine Klassenfrage ist da uninteressant. Da jammern buchstäblich alle, und zwar aus guten Gründen. Die Unternehmen jammern, weil die Profite gefährdet sind. Die Gewerkschaften jammern, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politik, egal welche Partei und welche Richtung, jammert, weil die Steuern ausbleiben. Und alle haben sie recht. Alle haben sie recht, weil sie ihre Interessen sehen. Kein Wachstum heißt Krise. Und Kapital in der Krise ist die ganze Gesellschaft mit in der Krise. Eine systemische Herrschaft. Die Treibhausgasemissionen und der Anstieg, das ist schon so lange bekannt. Das hier ist nun der Anstieg von seit 1960 bis 2020 und hier sind die großen internationalen Klimaschutzkonferenzen eingetragen. Es gab ja unheimlich viele Klimaschutzkonferenzen, ich nenne nur mal die allergrößten internationalen. Immer wieder große Klimakonferenzen mit großen Programmen. Erkannt ist das Problem schon lange. Das ist ein alter Hut, das ist erkannt. So, und trotzdem geht es immer weiter. Wir haben diesen Nachhaltigkeitsdiskurs seit einem halben Jahrhundert. Also seit diesem Bericht des Club of Rome von 1972 weiß man das, hat man diesen Diskurs. Und es wird darüber geredet. Und das ist die reale Entwicklung. Wachstum. Wachstum muss sein. Wachstum muss sein, sonst funktioniert der Laden nicht. Wenn das Ding nicht wächst, gerät es in die Krise. Und wir alle damit. Und es ist völlig klar, dass in dieser Logik die Zerstörung des Planeten natürlich programmiert ist. Das ist klar. Und das ist ja auch das, woran Klimaschutzbewegung sich entzündet. Anderes Thema. die höhere Macht, die uns beherrscht. Das ist die Umfrage, wann würden Sie gerne in Rente gehen? Nur 2% würden gerne länger wie mit 65 arbeiten. Die allermeisten Leute würden gerne früher aufhören, und zwar mit guten Gründen. Was ist die Antwort? Rente mit 67, mit 70, mit 75, wird schon über die Rente mit 80 geredet. Wer heute unter 40 ist, der weiß, doch wenn das so weitergeht, kriege ich mit 80 noch keine Rente, von der ich leben kann. Und das in einer Situation, in der seit Jahrzehnten die Roboter und Computer immer besser werden. Also wir können tatsächlich im Wortsinn schon sagen, schon morgen früh können wir aufgrund der Entwicklung der Mikroelektronik mit noch weniger Arbeit noch mehr Reichtum herstellen. Ich meine stofflichen Reichtum, das, was wir zum Leben brauchen. Leben, Kleidung, Wohnung, Nahrung. Stofflichen Reichtum, den wir wirklich brauchen. Und gleichzeitig sollen wir immer länger arbeiten. Das ist Gaga. Das ist Gaga. Die Logik dieses Systems, da ist nun aber kein Bundeskanzler dran schuld und kein Bill Gates, sondern das ist die irre Logik, die systemische Herrschaft, die uns beherrscht. Und ganz wichtig auch mit Blick auf Autoritarismus. Was ist dieses Prinzip dieser Wirtschaft, die weltweit herrscht? Das ist der Ellenbogen-Egoismus. Wer setzt sich am Markt durch? Ich oder du, wir oder sie? Und das fängt schon beim Vorstellungsgespräch an. Kriege ich den Job oder du? Wer setzt sich am Markt durch? Ich oder du? Vom Persönlichen bis ins Globale. Wer hat Zugriff auf die Ressourcen? Die oder wir? Das Prinzip dieser Wirtschaft lässt sich als Ellenbogen-Egoismus beschreiben. Und das wirkt in der Krise besonders. Arbeitsplätze? Ja. Einfaches Beispiel, also in Anführungszeichen, da ist der Arbeitsplatz und da bin ich und da ist der Türke. Und wir beide wollen den Arbeitsplatz. Wenn der Türke weg ist, wachsen meine Chancen auf den Arbeitsplatz. Ist doch klar. Ist doch klar. Flüchtende, Konkurrenz. Also, ich will das gar nicht alles wiederholen, die bösen Sprüche, aber die sollen bleiben, sollen sie doch, ja, ist doch uns egal, Hauptsache sie kommen nicht hier rein. Ellenbogen-Egoismus. Hauptsache, sie gefährden nicht unsere Arbeitsplätze, unsere Sozialsysteme. Klima. Die Ökos sind schuld. Der Hass auf die Ökos, weil die wollen mir meinen Arbeitsplatz wegnehmen. Die wollen mir mein Auto wegnehmen. Ellenbogen-Egoismus. Krieg. Ukraine ist doch mir egal. Hauptsache, der Putin liefert uns unser Gas und mein Arbeitsplatz und mein Benzin bleibt billig. Ja? Ellenbogen-Egoismus. Antisemitismus. Die wenigen sind schuld, die betrügen uns, ehrliche Arbeit, Ellenbogen-Egoismus. Aber auch Feminismus, der Hass auf den Feminismus, die Rolle des Arbeitsmannes als Ernährer der Familie und so ist bedroht. Ja? Der Feminismus wird gehasst, Ellenbogen-Egoismus. Wir sehen unter ganz vielen Gesichtspunkten, diese globale autoritäre Welle, mit der wir es zu tun haben, die fällt nicht vom Himmel, die kommt, die erwächst aus dieser Wirtschaft, aus dieser Art, wie wir wirtschaften, erwächst dieser Autoritarismus. Er erwächst aus der Logik dieser Wirtschaft, von der wir alle abhängen. Er löst keine Probleme, er verschärft im Gegensatz weltweit die Krise. Und das heißt, dass der Autoritarismus auf Basis dieser Wirtschaft nicht mehr zu überwinden sein wird. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass wir irgendwann auf Basis dieser Wirtschaft mal wieder zurückkehren können ins Jahr 2010 oder ins Jahr 2000, als noch keine AfD gab, noch keinen Trump gab, noch keinen Brexit gab und so weiter. Illusion. Illusion. Das ist auf Basis dieser Wirtschaft erwachsen und das wird auf Basis dieser Wirtschaft auch nicht mehr weggehen. Das heißt, ohne Ausstieg aus dieser Wirtschaftsweise wird es keine Welt ohne Faschismus und Krieg geben. Das ist die große Herausforderung und die Klarheit, die uns klar sein muss. Das heißt, wie das nun gehen soll, das ist natürlich ein weiteres Thema, spannendes Thema, was jetzt hier nicht behandelt werden kann, aber dass es gehen muss, ist, glaube ich, schon mal eine ganz zentrale Bedeutung. Und es kann nur gehen, indem Menschen aufhören, damit nicht erwachsen sein zu wollen, sondern selbstverantwortlich werden. Nicht mehr sich Autoritäten hingeben wollen, sondern zunehmend selbstverantwortlich werden als Individuen, aber auch als Gesellschaft. Wir das in die Hand nehmen. Und nur in dem Maße kann diese Wirtschaftsweise auch verschwinden. Das gehört zusammen. Und Menschen, die das überwinden werden, eine Gesellschaft, die das überwinden wird, die wird in bestimmter Weise auch so beschreibbar sein, wie Sigmund Freud das mit Blick auf die Religion mal beschrieben hat. Menschen, die sich von der Religion befreit haben, der Mensch wird danach in derselben Lage sein wie das Kind, welches das Vaterhaus verlassen hat, in dem es ihm so warm und behaglich war. Aber nicht wahr, der Infantilismus ist dazu bestimmt, überwunden zu werden. Der Mensch kann nicht ewig Kind bleiben. Es ist nicht so einfach, erwachsen zu werden. Auf einmal ist er selber verantwortlich und die große, starke Hand ist nicht mehr da. Aber dieser Erwachsenwerden-Prozess ist notwendig für die Überwindung der Wirtschaftsweise, unter der wir alle leiden und die den Autoritarismus hervorgebracht hat, ist ein notwendiger Faktor. In dem Maße, wie erkannt wird, dass höhere Macht menschengemacht ist, höhere Macht ist menschengemacht, egal welche Art von höherer Macht. In dem Maße, wie das erkannt wird, wächst die Möglichkeit für Emanzipation. Und das ist die Aufgabe auch von kritischer Intervention. Worum geht's? Dass kein Mensch unterworfen wird und kein Mensch sich selbst unterwirft. Das ist das Ziel. Jetzt danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und dann gerne Diskussion. Vielen Dank.